Meine Damen und Herren, zu diesem Empfang und zu dieser Einleitung habe ich als freie Assoziation die Geschichte von Marx, Groucho, nicht Karl, der in einer ähnlichen Situation gesagt haben soll, nach dieser Einleitung kann ich es kaum erwarten zu hören, was ich zu sagen haben werde. Der Titel des Buchs, auf den sich auch der Titel des Vortrags bezieht, ist schon ziemlich bekannt. Der Grund des Erfolgs weniger. Ich kann nur annehmen, dass man vielleicht fast dankbar war in einer Welt, die so voll ist mit Büchern, die einem erklären ganz ernsthaft, wie man glücklich werden kann, wie man schön und reich und so weiter werden kann, dass einmal einer gekommen ist und gesagt hat, Leute, macht euch doch nichts vor, es ist alles nicht ganz so großartig. Sie wissen vielleicht alle, was einem passiert, wenn man endlich in der fernen, exotischen Stadt ankommt, an die man gedacht hat lange Zeit und endlich nun die Reise hat zum Ziel geführt. Und das Erste, was passiert ist, dass der Taxichauffeur einem übers Ohr hauen möchte. Die Japaner haben ein sehr wichtiges Sprichwort, das sich auf diese grundsätzliche menschliche Situation bezieht. Sie sagen, es ist besser hoffnungsvoll zu reisen, als anzukommen. Und noch schöner vielleicht hat Oscar Wilde das ausgedrückt in einer seiner Komödien, Lady Windermere's Fächer, wo eine der Personen der Handlung, Dumby, den wunderbaren Ausspruch macht, es gibt im Leben zwei Tragödien. Die erste ist die Nichterfüllung eines Herzenswunsches. Die zweite ist seine Erfüllung. Von den beiden ist die zweite bei weitem die tragischere. Und ich glaube also, dass das Buch deswegen gut angekommen ist, zumindest in Europa, nicht in Amerika. Weil vielleicht so mancher Leser, und das scheinen Leserbriefe und auch Rezensionen zu beweisen, so mancher Leser sich gedacht haben dürfte, Gott sei Dank, endlich kommt einer und sagt mir, dass ich nicht pathologisch bin, weil das Erreichen meines Ziels mir nicht jene Euphorie gegeben hat, von der ich erwartete, dass sie beim Erreichen eintreten wird. Interessant ist auch, dass nur ein Rezensent dieses Buches sich aufregte und entrüstet fragte, ob denn in unserer unglücklichen Welt wirklich auch noch die Notwendigkeit einer Anleitung zum Unglücklichsein besteht. Jedenfalls, ich glaube, dass die wohlgemeinten Bücher, die im Amerikanischen unter How-to-Books bekannt sind, also wie man so und so dies und jenes wird, im Grunde genommen in der besten Absicht eigentlich mehr Unheil stiften als Menschen helfen. Mir kommt da vor allem ein Buch in den Sinn, das schon zu meiner Jugendzeit bestand. Das war Wanderweldes Buch über die Ideale Ehe, glaube ich, heißt der deutsche Titel. Das war ein Buch, das dieser Mann, den ich persönlich nicht kenne, ganz offensichtlich in der ehrlichen Absicht geschrieben hat, Menschen zu einer besseren Ehebeziehung zu verhelfen. Ich rate Ihnen nicht, das Buch zu lesen, denn wenn Sie es gelesen haben, werden Sie feststellen müssen, dass Ihre Ehe, von der Sie bisher annahmen, dass sie so einigermaßen gut ist, ein ziemlich elender Fehlschlag ist. Denn an die Anforderungen oder Erwartungen oder Eigenschaften einer guten Ehe, wie sie Van der Velde beschrieben hatte, da kommt keine wirkliche Ehe heran. Dennoch, das Buch wurde, ich glaube, in 24 Sprachen, einschließlich Kiswahili, übersetzt und hat, wie gesagt, eine vermutlich vom Autor nicht erwünschte Wirkung gehabt oder erhoffte Wirkung gehabt.